Ist alles in Ordnung bei dir? Du wirkst, als ob dir etwas auf dem Herzen liegt. Sagen Sie, Professor, was ist das mächtigste Pokémon, das Ihnen jemals begegnet ist? In unserer Welt existieren viele verschiedene Pokémon, die eine nahezu legendäre Stärke besitzen. Wenn man mit einem mächtigen Pokémon zu tun hat, sollte man immer auf der Hut sein. Es war eine überwältigende Erfahrung. Stellen Sie sich das nur vor, Professor. Ein Pokémon, was mächtig genug ist, Leben zu erschaffen. Von so einem Pokémon habe ich noch nie zuvor gehört. Alfruin, wenn du von den Alfruinen kommst, bist du aber ganz schön weit gereist, mein Freund. Ich kenne diese Ruinen und diese Zeichnung. Ich habe ihnen mein Lebenswerk gewidmet. Arceus wandert durch Gedanken. Arceus Stärke wuchs wie Ranken. Hoch hinauf und griff als Pranken. Nach uns Narren, die wir sind.